Der eingeseifte Barbier. Friseure müssen, wenn sie seifen, reden. Auch mein Friseur mit Namen Guido Stich. Er übertrifft bestimmt im Reden jeden. Und er verwechselt dauernd mir und mich. Er spricht, als wäre er dabei gewesen. Er weiß genau, wenn eine Meldung lügt. Die Kunden müssen keine Zeitung lesen, sie haben ja den Stich. Und das genügt. Indes er das Rasiergeschäft erledigt, bediente, ob sie wollen oder nicht, die eingeseiften Herren mit seiner Predigt. Er kann nur schaden, wenn er dazu spricht. Die Weltgeschichte und den Lauf der Zeiten macht er bekannt und auch den neuesten Mord. Wenn gute Reden, sagt er, sie begleiten, dann fließt die Arbeit, sagt er, munter fort. Der Deutsche, sagt er, wäre schwer zu reizen. Doch wenn, dann würde er zum wilden Tier. Es wäre ganz wie 1813. Er mache wieder mit als Stabsbarbier. Wir müssten, sagt er, Deutschland niederbrennen und ganz zugrunde gehen müssten wir, damit wir uns auf unseren Stolz besinnen. Er mache wieder mit als Stabsbarbier. Er ist mobil, die Messer sind geschliffen. Nur eins versteht er nicht, der liebe Kerl. Sich selbst barbieren hat er nie begriffen. Und eingeseift wird er von Axel Scherl. Pardon. Von August Scherl. Dieses Gedicht erschien 1932 im Simplicissimus.